WDR 5. Neugier genügt. Ich erhalte Ideen zum Nachdenken über die Zeitung. Ich gucke generell erstmal im Internet, weil es natürlich einfacher verfügbar ist und schneller. Radio, Fernsehen, Internet, eigentlich alles. Ich lese hauptsächlich Frankfurter Allgemeine auch gedruckt. Und bei Twitter ist es einfach so, dass man über den Tag laufend einfach die Nachrichten reinbekommt. Es ist schon so, dass man bei Facebook die Medienunternehmen liked, die einen interessieren. Und daher hat man so eine vorselektierte Medienauswahl. Für die Medienhäuser bedeutet das, sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sich die Leser auf klassischem Wege informieren, also über Zeitungen und Zeitschriften oder eben über die Nachrichtensendungen im Fernsehen. Vielmehr müssen die Medienmacher ihre Geschichten zu den Nutzern bringen. Und dabei ist Facebook mittlerweile einer der wichtigsten Partner. Denn allein die Zahl der Facebook-Nutzer in Deutschland hat sich seit 2010 verfünffacht, auf rund 30 Millionen. Nahezu kein Medienhaus komme deshalb an dem sozialen Netzwerk vorbei, sagt Publizist und Blogger Sascha Lobo. Facebook ist der ganz wesentliche Apparat, der über die Aufmerksamkeitsverteilung im Netz bestimmt. Nach einer Untersuchung von 2012 ist Facebook, was die Seitenaufrufe angeht, größer als die folgenden 100 Seiten zusammengenommen. Wer die Nutzer hat, hat die Macht. Und dass Facebook längst kein Medium mehr ist, in dem es hauptsächlich um Privates, Urlaubsfotos und lustige Katzenvideos geht, ist vielfach dokumentiert. In den USA beziehen laut Studien gut 60% der Jugendlichen Nachrichten vorwiegend über Facebook. Nur noch rund 35% nutzen dafür noch das Fernsehen. Und hierzulande ist der Trend ähnlich. Etwa jeder Vierte konsumiert Nachrichten über Facebook und andere soziale Netzwerke, und zwar quer durch alle Altersgruppen. Alle Verlage wissen, dass die Nutzer immer seltener zuerst die Homepage einer Zeitung aufrufen. Julian Reichelt ist Chefredakteur von Bild.de. Das, was das Internet für die Menschen ist, hat sich einfach verändert. Da gibt es ein völlig neues Leseverhalten. Die Leute haben andere Einstiegsszenarien in journalistische Angebote. Sie kommen zum Beispiel über Facebook. Sie kommen direkt über Links, die auf Facebook, auf Twitter und anderen sozialen Medien gepostet sind, auf unsere Inhalte. Und diesem neuen Leseverhalten müssen wir uns anpassen. Die meisten Medienhäuser präsentieren deshalb ihre Inhalte, also Artikel, Fotogalerien und Videos, auch auf Facebook. In der Hoffnung, dass die Leser dem Appetittäppchen folgen und dann per Link auf ihre eigene Homepage geleitet werden. Das allerdings ist nur der erste Schritt der Kooperation mit dem mächtigen Silicon Valley-Konzern. Den zweiten hat Facebook-Medienkonzern weltweit im vergangenen Sommer mit diesem Werbetrailer schmackhaft gemacht. That's why we built Instant Articles. A new way for publishers to create fast, interactive articles on Facebook. So when you tap on the article, it loads instantly. Das Versprechen, sogenannte Instant Articles, also Artikel, die die Verlage komplett und in voller Länge bei Facebook veröffentlichen. Auf Smartphones oder Tablets entfalten sie ihre Wirkung. Sie passen optisch perfekt auf die Seite und lassen sich vor allem 10-mal schneller laden als die bisher üblichen verlinkten Artikel. Als erstes deutsches Medium präsentierte Bild im Juli einen Instant-Article bei Facebook. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Ruft ARD-Reporter Tom Bartels. Pünktlich zum 13. Juli 2015, ein Jahr nach dem legendären WM-Finale, bringt Bild, Zitat: Die Geschichte von Mario Götze und seinem größten Moment, wie du sie noch nie erlebt hast. Die multimediale Aufbereitung eines Interviews mit dem Finaltorschützen. Dazu Bildergalerien, Videoschnipsel, Tondokumente. Mit dem entscheidenden Unterschied zu früheren Postings: Der Nutzer bleibt jetzt in der Facebook-Welt. Zu sehen ist sofort die entscheidende Szene, Götzes Siegtor bei der WM 2014. Aber bringt dieses schnellere Laden einer Seite wirklich den entscheidenden Vorteil? Ja, sagt Bild.de-Chefredakteur Reichelt und findet dafür besonders blumige Worte. Unser erstes Learning ist das offenkundigste, dass die Erfahrung des Users deutlich geschmeidiger ist als vorher. Der Artikel ist sofort da. Und auch uns ist es wichtig, dass die Menschen, die über Facebook Nachrichten konsumieren, so zufrieden wie möglich aus diesem Erlebnis wieder rausgehen. Deswegen gehen wir so offensiv auf diese neuen Plattformen zu wie Instant Articles und versuchen da sehr schnell, sehr früh zu lernen. Etwas später, als der Springer-Konzern, ist auch die Tagesschau eingestiegen. Anfang des Jahres, am 25. Januar, präsentierte das Flaggschiff der ARD seinen ersten Instant-Article auf Facebook. ganz nüchtern. Einen Beitrag und ein Gespräch mit dem Brüssel-Korrespondenten Rolf-Dieter Krause über den Zustand Europas. Die Entscheidung, die Präsenz in dem sozialen Netzwerk noch weiter zu intensivieren, sei eine ganz pragmatische, erklärt der Chefredakteur von ARD Aktuell, Kai Gnifke. Wir wissen gerade von jüngeren Nutzern, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass die Dinge sofort losgehen. Wartezeiten, Ladezeiten werden von vielen Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr akzeptiert. Und da ist Facebook Instant Articles einfach eine erhebliche Verbesserung für das Nutzungsverhalten. Die Leute gehen auf einen Artikel, gehen auf ein Video und das geht sofort los, keine Wartezeit. Das macht es natürlich viel, viel einfacher und interessanter und komfortabler für die Leute, auch Tagesschau-Inhalte zu nutzen. Kritiker der immer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Facebook und den deutschen Medienhäusern führen allerdings einige Sorgen ins Feld. Kommen damit künftig immer weniger Leser überhaupt noch auf die Seiten der Nachrichtenmacher? Denn mit Instant Articles, so die Kritik, brauche der Nutzer die Facebook-Welt gar nicht mehr zu verlassen. Das könnte zu Lasten der deutschen Medienhäuser gehen, erklärt Christoph Neuberger, Kommunikationswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Im Umfeld von Facebook ist es oft nicht mehr ganz so klar erkennbar, wo man sich eigentlich gerade bewegt. Und da hat man immer den blauen Rahmen, da steht irgendwo immer noch Facebook. Im Unterschied zur eigenen Website, wo man die Marke ganz klar optisch in der Gestaltung, auch natürlich im Stil, in der Textform bestimmen kann. Auch das kann verloren gehen, also dass die Marken einfach verwässern. Soweit wird es aus Sicht von ARD aktuell nicht kommen. Bei allen Inhalten, die auf Facebook veröffentlicht werden, gilt das Motto: Wo Tagesschau drin ist, muss auch Tagesschau draufstehen. Klar erkennbar auch am typischen Tagesschaublau und dem Logo. Wichtig ist uns, dass die Absenderschaft komplett klar ist. Dass jeder, der einen Tagesschau-Inhalt, sei es ein Artikel, sei es ein Video, ein Audio nutzt, dass der sofort weiß, aha, das kommt aus dem Hause Tagesschau, das muss klar gebrandet sein, das muss klar markiert sein. Dann ist schon mal eine große Sorge bei mir genommen. Klar scheint zu sein, dass die Methode Instant Articles die Reichweite der Medienhäuser steigern dürfte. Wie Facebook inzwischen bilanziert hat, werden diese Artikel deutlich häufiger geteilt, also an andere Nutzer weiterverteilt, als andere Artikel. Dadurch wiederum werden sie vom Facebook-Algorithmus besser bewertet, also mehr Nutzern prominent angezeigt. Das sei ganz in seinem Sinne, erklärt ARD-Aktuell-Chef Kai Gnifke. Zunächst mal haben wir nicht zu fragen, was für uns gut ist, sondern was für die Nutzerinnen und Nutzer gut ist. Und wir wollen den Menschen Tagesschau-Inhalte so gut wie möglich verfügbar machen. Und da ist Facebook Instant Articles ein Werkzeug dafür, um den Leuten es zu erleichtern, sich Nachrichten aus dem Hause Tagesschau zu beschaffen. Die Quelle bleiben wir. Die Quelle ist nicht Facebook. Facebook ist der Transporteur, der Auslieferer an der Stelle. Dass wir deren Portal, dass wir deren Kosmos damit stärken, das ist mir auch klar. Das ist aber nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist es, Menschen zu erreichen. Und ob die bei uns auf unserer eigenen Seite nutzen oder ob sie bei Facebook Instant Articles nutzen, kann mir im Prinzip eigentlich erstmal egal sein. Facebooks Interesse ist klar. Mit dem kostenfreien Angebot will das soziale Netzwerk mehr interessante Inhalte bekommen, um mehr Nutzer länger im Netzwerk zu halten. Natürlich sind journalistische Produkte da interessant und wertvoll. Die Journalisten wiederum lassen sich auf einen undurchsichtigen Algorithmus ein. Dieser bestimmt anhand des bisherigen Nutzerverhaltens, was für den Einzelnen interessant sein könnte und was nicht. Das heißt, die Medien entscheiden zwar, welche Geschichten sie bei Facebook einspeisen, wem sie wann angezeigt werden, bestimmt aber Facebook. Eigentlich ein No-Go, betont Sascha Lobo. In dem Moment, wo der Algorithmus von Facebook, der übrigens fast täglich verändert wird, in dem Moment, wo der alleine darüber bestimmt, welche Nachrichten Verbreitung erreichen und welche nicht, haben wir ein Problem. Einige Branchenexperten sprechen deshalb bei Instrumenten wie Instant Articles von einer Droge für die Medienhäuser. Kurzzeitigen Reichweitenzuwachs bezahlen sie mit einer wachsenden Abhängigkeit von Facebook, finanziell und inhaltlich. Möglich ist durchaus, dass Facebook irgendwann beschließt, weniger harte Nachrichtenberichte auf der Plattform zu haben und stattdessen sogenannte Happy News zu pushen. Der US-Konzern habe, wenn die Abhängigkeit groß genug werde, alle Möglichkeiten, die Regeln nach seinen Interessen anzupassen, sagt Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger. Das mag im Moment alles ganz harmonisch funktionieren und es wird ja so als Win-Win-Situation dargestellt. Denkt nur, dass tatsächlich die Abhängigkeit von dieser Plattform weiter steigen wird. Ich denke, ökonomische Probleme haben im Moment alle Verlage. Das ist, glaube ich, auch der Hauptantrieb jetzt für die großen Titel, die da am Anfang mitmachen, weil man eben über Facebook dann auch Werbung schalten kann und Werbeerlöse erzielen kann. Nicht für die Tagesschau, aber für die auch durch Werbung finanzierten Marken wie Spiegel und Bild gibt es einen entscheidenden Punkt. Facebook, das 2015 weltweit gut 3,5 Milliarden Dollar hauptsächlich mit Werbung verdient hat, überlässt den Verlagen einen großen Anteil des Werbeumsatzes, der im Umfeld der Instant Articles eingefahren wird. Der Vizechef des Springer Verlags, Christoph Käse, bewertet das Instant Articles Konzept nüchtern als Vertriebskooperation, bei der einige Bedingungen zu erfüllen sind. Es muss bezahlt werden. Wir müssen die völlige redaktionelle Unabhängigkeit haben. Es darf nicht sein, dass irgendeines dieser Vertriebsunternehmen dann nochmal hinterher Entscheidungen darüber fällt, was man veröffentlichen darf, was man nicht veröffentlichen darf. Wir müssen einen gewissen Zugang zu Daten bekommen, damit die Daten sich nicht alleine bei diesen Unternehmen aufhäufen. Und wir müssen in der Lage sein, Anzeigen verkaufen zu können und so verkaufen zu können, dass wir 100% der Erlöse behalten. Das sind die wichtigsten Grundsätze. Und wenn es gelingt, die durchzusetzen, dann ist das eine Vertriebskooperation, wie wir sie auch aus der Printwelt kennen. Diese Erwartungen scheinen bisher erfüllt zu werden. Auch für den Chefredakteur von ARD Aktuell, Kai Gnifke, ist es aus journalistischer Sicht entscheidend, dass die Kooperation mit Facebook nicht zulasten der Unabhängigkeit geht. Das wäre ein absolutes sogenanntes K.O.-Kriterium. Wenn unsere Unabhängigkeit in irgendeiner Weise tangiert wäre, dann glaube ich, dann bin ich sicher, dann würden wir das sofort beenden. Wir sind frei, über Facebook zu berichten, so kritisch, wie wir das möchten, so kritisch, wie es journalistisch geboten ist, unabhängig davon, ob wir bei Instant Articles dabei sind oder nicht. Neben Facebook arbeiten einige deutsche Medienhäuser auch mit anderen amerikanischen Unternehmen wie Google zusammen. Der Internetriese will keine eigenen journalistischen Inhalte anbieten, also zum Beispiel keine Nachrichten produzieren, sondern nach eigenen Angaben Innovationen vorantreiben. Deshalb hat das Unternehmen im April des vergangenen Jahres die Digital News Initiative, kurz DNI, angekündigt. Dabei geht es um drei Dinge. Google will mit europäischen Verlagen bei der Entwicklung von Produkten im Internet enger zusammenarbeiten und die Forschung sowie das Training von Journalisten fördern. Außerdem stellt der Konzern für 3 Jahre einen 150-Millionen-Euro-Fonds zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Innovationen im Netz unterstützt werden. Gerrit Rabenstein ist Leiter der Digital News Initiative bei Google und beschreibt seine Vision. Google sieht sich als Teil des Ökosystems für Nachrichten im Netz. Es kann sein, dass wir diese Rolle nicht immer optimal ausgefüllt haben und auch nicht gut genug kommuniziert haben, was wir tun und was unsere Ziele sind. Im Rahmen dieser digitalen News-Initiative wollen wir diese Kommunikation und auch die Zusammenarbeit intensivieren, weil Nachrichten und Journalismus sind auch im Zentrum der Vision von Google. Es geht uns ja darum, die Informationen der Welt zugänglich zu machen und recherchierbar zu machen. Und da gehören natürlich auch Nachrichten dazu. Googles Ankündigung sorgte für reichlich Aufsehen in der Branche. Neue Freunde. Millionen für die Medienbranche. Projekt Friedenspfeife. Lauteten die Überschriften einiger deutscher Blätter. Google reicht europäischen Verlagen in einer Zeit die Hand, in der die Beziehungen zu manchen Medienhäusern in Deutschland wegen des sogenannten Leistungsschutzrechts gespannt sind. Einige, darunter der Springer-Konzern, streiten vor Gericht mit Google darüber, dass Texte aus Zeitungsartikeln bei Suchmaschinen veröffentlicht werden, ohne dass die Verlage dafür Geld bekommen. Die Initiative von Google interpretieren manche darum auch als Versuch, das angespannte Verhältnis zu den Verlagen zu verbessern, ja, sie sogar mit Geld auf Googles Seite ziehen zu wollen. Gibt Google-Manager Gerrit Rabenstein zu. Natürlich wollen wir auch eine bessere Beziehung zu Verlagen haben und eine bessere Zusammenarbeit. Aber im Kern geht es darum, dass wir nicht genügend Innovation in diesem Markt sehen. Und nur wenn wir das zusammen anfassen, wird sich das noch ändern. Für den Münchner Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger bedeutet die stärkere Zusammenarbeit mit Verlagen einen Kurswechsel. Statt auf Konfrontation setze Google jetzt auf Kooperation. Es sei nicht auszuschließen, dass dadurch Abhängigkeiten entstehen und dass sich Google damit auch Wohlwollen erkauft. Wenn man es positiv interpretieren will, könnte man sagen, Google hat eingesehen, dass es davon lebt, dass es hochwertigen Content im Internet gibt und dass man deshalb auch den Qualitätsjournalismus fördern soll. Man könnte noch weitergehen und sagen, dass man damit einen Teil der Erlöse, die den Zeitungen verloren gegangen sind, quasi dann wieder zurückgeben will und auch ein Stück weit gesellschaftliche Verantwortung sieht darin, dass man nun Journalismus fördern will. Einige Monate nach der Ankündigung präsentierte Google Anfang Oktober 2015 das erste Ergebnis seiner Digital News Initiative, kurz DNI, und der Gespräche mit den Verlagen. Nämlich eine Technologie, die Seiten schneller laden lässt, genannt Accelerated Mobile Pages. Sie soll für alle, unabhängig davon, ob sie bei der Initiative dabei sind oder nicht, künftig zugänglich sein. Wir haben uns mit den Verlagen zusammengesetzt im Rahmen der DNI und haben überlegt, was sind denn die großen Problemfelder? Eines davon ist sicherlich Zugriffe auf mobile Inhalte und auch deren Monetarisierung. Ein Teil der Lösung dafür könnte sein, schnellere Zugriffe zu ermöglichen. Und dann haben wir überlegt, wie kann das aussehen? Im Kern geht es also bei dem Projekt von Google wie bei Facebooks Instant Articles darum, Ladezeiten für Inhalte zu verkürzen. Dank der neuen Technik sollen beispielsweise Videos und Grafiken schneller auf Smartphones oder Tablets zu sehen sein und, so die Ankündigung, auch Werbeanzeigen. Was für die zahlende Werbekundschaft natürlich interessanter ist. Auch bietet Google den Verlagen eine weitreichende Kooperation bei der Veröffentlichung von Online-Videos an. Aber besonders große Aufmerksamkeit hat die Ankündigung des Internetkonzerns bekommen, 150 Millionen Euro für digitale Projekte und Ideen bereitzustellen. Für die Fördergelder können sich weltweit nicht nur Verlage bewerben, sondern auch Start-ups oder einzelne Personen. Die Ideen, die wir mit dem Fonds fördern wollen, sollen wirkliche Innovationen darstellen. Sprich, es geht uns nicht darum, Dinge zu modernisieren, sondern es sollen wirkliche Sprünge gemacht werden. Mehr als 120 Medienunternehmen machen bei der Digital News Initiative mit. Aus Deutschland sind unter anderem der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeit dabei. Es gibt aber auch Medienhäuser, die sich nicht an der DNI beteiligen, Springer zum Beispiel. Vizechef Christoph Käse hält die 150 Millionen Euro für ein Geschenk, ein unerwünschtes. Wir glauben, dass es zumindest für unser Haus nicht adäquat ist, Geschenke entgegenzunehmen. Journalisten, unserer Ansicht, sollten generell keine Geschenke entgegennehmen von niemandem, weil Geschenke entgegenzunehmen kostet Unabhängigkeit. Unsere Haltung, man sollte als Verlag und als Journalist nach Möglichkeit jede Form von Geschenk zurückweisen, weil es Abhängigkeiten erzeugt und weil es keine klare Leistungsbeziehung ist. Anders bewertet Katharina Borchert die Google-Initiative. Die ehemalige Spiegel-Online-Geschäftsführerin sitzt in dem Beirat, der unter anderem die Projekte auswählt, die mit dem Geld unterstützt werden sollen. In ihrer Position beim Spiegel hat sie sich im Herbst ganz klar gegen den Vorwurf, Unabhängigkeit zu verlieren, gewehrt. Wir kriegen ja keinen Cent von Google. Wenn wir mal Geld von Google kriegen, dann, weil sie Werbung bei uns schalten. Niemand, der an dieser Initiative teilnimmt, lässt sich in irgendeiner Form kaufen. Es geht wirklich um Lernen, Erfahrungsaustausch, im weitesten Sinne Journalismus im Internet besser machen. Und im nächsten Schritt muss jeder für sich selber entscheiden, möchte ich Geld aus dieser Initiative haben oder möchte ich das nicht? Und so geht jedes Medienhaus seinen eigenen Weg in die Zukunft. Manche arbeiten mit Facebook, Google und Co. zusammen, andere nicht. Manche US-Unternehmen gehen auf die Medienhäuser zu, während andere eher zurückhaltend sind. Begleitet aber wird jede Kooperation immer wieder von Zweifel und Skepsis. Der Ex-Politikchef der Financial Times Deutschland, Andreas Theissen, sagt im ARD-Magazin Monitor: Wenn sich die Verleger mit den Großen wie Facebook und Google ins Bett legen, sägen sie im Prinzip am Ast, auf dem sie selber sitzen. Sie werden weniger unabhängig, sondern sie sind komplett abhängig von Monopolisten wie Google und Facebook, die dann auch die Bedingungen diktieren. Das richtige Verhältnis zu den großen Internetkonzernen lasse sich nur herausfinden, wenn man aufeinander zugeht, meint dagegen Katharina Borchert. Und dass man eben als Medienhaus ganz genau prüfen müsse, welche Kooperation man eingeht. Der Chefredakteur von ARD Aktuell, Kai Kniffke, kann sich gut vorstellen, dass die Tagesschau auch mit anderen Plattformen zusammenarbeitet. Jeder, der unsere Unabhängigkeit gewährleistet, jeder, der bereit ist, barrierefrei den Menschen unsere Inhalte zur Verfügung zu stellen, ist zunächst mal für uns ein potenzieller Ansprechpartner oder sogar Kooperationspartner. Das werden wir uns genau angucken und von Fall zu Fall entscheiden, mit wem wir solche befristeten Kooperationen eingehen, mit wem wir solche Tests machen und dann Erfahrungen sammeln, um dann möglicherweise zu gucken, ob man das wieder beendet oder langfristig fortsetzt. Mit Blick auf die deutschen Verlage geht Kommunikationswissenschaftler Neuberger davon aus, dass die Verflechtungen mit großen Unternehmen aus dem Silicon Valley zunehmen werden. Aber in welchem Maße? Das ist auch letztlich eine Frage des kritischen Bewusstseins im Journalismus, ist letztlich aber auch eine Regulierungsfrage, damit hier nicht Meinungsmacht entsteht über die verschiedenen Branchen hinweg zwischen Journalismus und solchen großen Internetunternehmen. Deshalb ist es, glaube ich, auch eine medienpolitische Frage, um die es hier letztlich geht. Und wir haben im Internet die Frage, wer bestimmt denn dann eigentlich die Themensetzung oder auch den Verlauf von Diskussionen? Ob die Kooperationen für die Medienhäuser und auch die Nutzer langfristig Fluch oder Segen sind, hänge auch von den Journalisten ab. Davon ist Medienforscher Christian Neuberger überzeugt. Denn eins dürfe man nicht vergessen. Dass Journalismus eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe hat, die vor diesen ganzen ökonomischen Fragen, die im Moment so im Vordergrund stehen, dass diese gesellschaftliche Aufgabe nicht in den Hintergrund gedrängt werden darf. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.